Es bricht das Eisen, es bricht der Stein, es bricht so manches schnell. Doch unser Stolz wird doch ewig sein, im Kampf sind wir zu stellen. Zersplittert, zerrissen an seidenen Fäden, das Volk umerzogen, daher hört das Sehnen. Nach Freiheit und Recht, ein Wunsch macht sich breit, Kameraden, es wird Zeit. Kameraden, es wird Zeit. Verändert nach staatlichem Bilde, sie genießen die Freiheit als Chaoten und Wilde. Doch wer anders denkt, spaltet sich um die Zeit. Kameraden, seht dieses Leid. Kameraden, seht dieses Leid. Sprache verstümmelt und auch die Kultur, das Volk dient als Zahler für andere nur. Wer wagt sie zu nennen, die Wahrheit, die zählt? Welchen Weg hast du gewählt? Welchen Weg hast du gewählt? Lass mich nicht beugen, trotz Richtern und Strafen. Ich gehör nicht zu den Feigen, den Heuchlern, den Braven. Ich gehe einen Weg, die Millionen sollten gehen. Kameraden, wir müssen bestehen. Kameraden, wir müssen bestehen. Es werden leuchten die schönsten Fahnen am Himmelszelt hoch oben und all unser Ahnen. Wird nun die Erfüllung sein für jeden Tag. Zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Und eins, es werden leuchten die schönsten Fahnen am Himmelszelt hoch oben und all unser Ahnen. Wird nun die Erfüllung sein für jeden Tag. Zusammen sind wir stark. Zusammen. Zusammen sind wir stark.